Gildo hat euch lieb, und wenn's auch mal Tränen gibt, kommt er rüber und singt für euch Lieder. Gildo hat euch lieb. Wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, und willkommen zu einer weiteren großartigen Folge Bäckerfaust. Heute im Studio ein Zeitzeuge, der besser nicht aufgehoben sein könnte wie bei diesem Thema. Wir sind angekommen in der Rebellion der 90er und einen Rebellen haben wir uns heute hier eingeladen. Hallo, Ronny. Hallo, ich freue mich, dabei sein zu können. Hallo Elias, ich bin ganz überrascht, dass ich hier als der Rebell vorgestellt werde, aber nee, ich dachte, die 90er sind meine Zeit gewesen, ja. Das ist deine Zeit und ja. Wenn jemand rebelliert hat, dann schließlich du. Dann, ich war der große Rebell, ja, auf jeden Fall. Wenn auch mit Gildo Horn vielleicht. Mit Gildo Horn überhaupt nicht. Den wir hier gerade gehört haben. Gildo Horn mit seinem großen Eurovision Song Contest Hit Gildo hat euch lieb, der die Schlagerwelle in Deutschland zum Kochen gebracht hat damals. Also ich kann mich noch an den Hit erinnern, aber die Schlagerwelle ist an mir sowas von vorbeigezogen. Das war für dich wahrscheinlich auch überhaupt jetzt nicht unbedingt der größte Hit. Nein, das war nicht der größte Hit. Also wirklich, und ich muss dir auch sagen, als ich über die 90er nachgedacht habe, Gildo Horn war überhaupt nicht bei mir am Schirm. Okay, das so gar nicht. Also ich muss halt sagen, ich bin ja in den 90ern so im Alter von 10, 12 gewesen und mich hat diese ganze Stefan-Raab-Welle damals schon unfassbar mitgenommen. Ja, okay. Weil Viva Stefan Raab mit Birdie Folks, mit den Ola Paloma Boys, mit Ola Paloma Blanca, Gildo Horn, für mich Maschendrahtzaun, unerreichte Hits. Das war meine Rebellion in den 90ern. Wahnsinn. Ja, ich bin dann doch ein bisschen älter. Ich war in den 90er halt schon Teenie und ich habe dann. Und cool. Ja, ich war wahrscheinlich dann auch schon cooler als bei du. Bei mir war Coolness damals noch nicht ganz so groß geschrieben. Das ungefähr kann sein. Vergleichbar wie heute mit 30. Also für dich sind die 90er quasi verbunden mit Tamagotchi. Tamagotchi mit meinen ersten Dockers-Schuhen. Okay. Oh, Dockers. Zu den Dockers Baggy-Jeans. Okay. Weil die großen Jungs anhatten und die gab es dann irgendwann im New Yorker von Fishbone auch. Diese Homeboy-Dinger. Auch? Ja. Das ist so, ich bin da gerade so reingestoßen worden in diese große neue Welt. Okay. Nee, weil ich habe über die 90er nachgedacht und ich dachte mir so, die 90er habe ich immer assoziiert mit extrem schlechter Musik. Ja. Also, da fällt jetzt zum Beispiel auch Gildo Horn drunter. Muss ich einfach mal so sagen, für mich jedenfalls, wer mir auch eingefallen ist, Dr. Alban, Hathaway, Ace of Base. Und Dr. Alban war wirklich Zahnarzt. Das kann sein, aber er war trotzdem schlecht. was mich auch gefunden habe, U96, Das Boot. Das Boot, ja? Ich glaube, ich will nicht lügen, aber ich glaube, die meistverkaufte Single in Deutschland. Das kann, in den 90ern. Das kann sein. Und was mir dann noch eingefallen ist, natürlich Hyper Hyper. Hyper Hyper. Hyper Hyper. Unvergessen. Der Hit zum Rave, da kommen wir nachher noch drauf. Erschreckenderweise heute immer noch aktiv vor 20.000 Leuten, irgendwie jeden Sommer in Leipzig und so, also Scooter nach wie vor immer noch ich kann's dick im nicht Geschäft. Verstehen. Ich kann es nicht verstehen. Also das, ja, und dann, du hast gerade von Klamotten gesprochen, auch in meiner Szene gab es Klamotten, lass fiel mir dann raten. Aber ein. Trainingsjacke und Korthose. Was mir durch den Kopf gegangen ist, war Plüsch. Plüsch. Neon, Plateauschuhe, okay. Warnwesten. Ja. Und das fällt mir jetzt noch spontan ein, so Mickey-Maus-Handschuhe, ne? So weiße Handschuhe. Und der ein oder andere von den Hörerinnen und Hörern da draußen, der wird jetzt wahrscheinlich auch schon wissen, in welcher Szene ich mich so bewegt habe. Love Parade, 1998. Ganz genau, ja. Love Parade, was hatten wir dann noch? Die Mayday. Die Mayday damals die Mayday, auch schon. Ja, die Mayday gab es damals auch schon. Und ja, und dann habe ich natürlich Love Parade, lange Festivals, ne, lange Wochenenden. Wir haben in der Woche gearbeitet und am Wochenende ging es dann zu den Festivals. Ja, das waren so meine 90er Jahre. Und dann ist mir so durch den Kopf gegangen, naja, eigentlich waren sie doch gar nicht so schlecht, ne? Weil ich habe mich aus dem ganzen Bereich, den ich damals für komisch hielt, habe ich mich rausgehalten und dann habe ich halt trotzdem so mein Einöd gefunden, ne? So der Rave und die Techno-Szene. Umso interessanter, dass du dann heute mittlerweile irgendwann dann doch auch bei Tokotronic wiederum gestrandet bist. Ja, ganz verrückt, damals oder? Damals gar nicht deine Szene, Hamburger Schule, auch 90er Jahre. Erstmal nicht. Erstmal nicht. Also erstmal war es wirklich einige Jahre Techno. Also damals Rave, als Rave ging es ja los. Ne? Wir hatten, ich weiß nicht, wir hatten ja, glaube ich, in einer Sendung davor schon mal über Techno gesprochen und auch, dass es eigentlich schon in den 80ern losging. Mit dem Synthi-Sound, dem klassischen. Richtig, und auch so in den USA, so mit den ersten Acid, House, ja, halt so diese ganze Entwicklung, aber dann so der richtige Rave, das ging dann, glaube ich, in den 90ern erst so richtig in Deutschland los, ne? Ja, ich glaube, damals mein Kontakt mit dem Rave war die, ich glaube, hieß sie Just Dance, die Compilation, die ja, genauso das, wie die Bravo-Hits regelmäßig rauskam. Ja, das ging natürlich gar nicht, ne? Das ging natürlich gar nicht. Das war wahrscheinlich in der Szene eher Verrat, den Sampler mit sich umzutragen. Das war einfach keine Musik. Also, was wir damals gehört haben, das war, also so genremäßig würde ich jetzt mal sagen, House. Okay. House damals, House kenne ich dann schon wieder, glaube ich, nur noch den späteren, diese ganzen Sachen, die dann bei MTV gelaufen sind, so dieses... das war schon eher so in den kleinen Clubs, ne? Also das waren, wir waren häufig in kleinen Clubs unterwegs. Bevor der Mainstream euch wieder die Rebellion kaputt gemacht hat. Ja, also vielleicht auch so als kleiner Tipp, es ist gerade vor kurzem letztes Jahr ein Film rausgekommen, Magical Mystery. Oder die Rückkehr des Karl Schmidt. Nach dem Buch von Sven Regner. Und ich kann jedem nur empfehlen, sich diesen Film anzugucken. Es ist wahnsinnig lustig und ein wirklich zeitgeschichtliches Dokument, weil es geht genau um die 90er, es geht um die Raves, es geht um genau diese Bewegung. Und es ist einfach nur herrlich gewesen, sich das anzuschauen. Dieses Lebensgefühl kommt in dem Film einfach wunderbar rüber. Und dann waren wir halt in solchen Schuppen wie Kassel war für uns ganz angesagt, vormals das Aufschwung Ost, später dann das Stammheim, also das war der gleiche Ort, aber es wurde halt umbenannt und Stammheim war so unsere Zeit. Klassisch Betreiberwechsel wegen hochgenommen oder was? Ich kann dir gar nicht sagen, woran es gelegen hat, das war, glaube ich, auch mehr oder weniger egal, ja, es ging in dieser Zeit um die Musik und wir hatten auch was dagegen, dass die Musik irgendwann so okkupiert wurde, ne? Dass das dann so kommerziell wurde. Weil die ersten Raves, die fanden irgendwo statt, also da war ich nicht dabei, das war vor meiner Zeit, aber die fanden halt in Berlin in irgendwelchen verlassenen Bunkern statt und sowas. Die waren nicht angemeldet und das war halt wirklich Underground. Und irgendwann in dem Film Magical Mystery geht es um Gummistiefel-Techno und ich glaube, das ist wunderschönes Bild. Ich kannte dieses Wort vorher nicht, aber es ist, glaube ich, genau dieses Bild, ne? Dass irgendwann dann halt alle Leute mit dazukamen und es ist immer größer geworden und damit wurde die Kultur dann eigentlich auch zerstört irgendwie, weil da war dann nichts mehr von dem Gefühl da, was wir damals hatten. Also sind wir wieder bei dem roten Faden, der sich durch alle unsere Rebellion-Sendungen zieht. Irgendwann kam der Mainstream und hat der Kultur, der Jugend das genommen, wofür sie stand. Hat sie ausverkauft, kaputt gemacht und in Trümmern zurückgelassen. Ja. Also man muss es wirklich sagen, dass dieser Techno, ich habe das wirklich miterlebt, wie irgendwann, wie man dann plötzlich Techno-Sounds zum Beispiel in der Werbung gehört hat. Ja, also das wäre vorher gar nicht gegangen, diese Musik, dieses Harte, dieses Schrille. Und irgendwann ist es aber so in die Gesellschaft reingeschwappt, übernommen worden und dann war es einfach da und dann es hat dann schon nachgelassen, es hat dann weniger Spaß gemacht, man musste sich halt so seine Rückzugsorte suchen, wo es immer noch so war, wie es vorher wie es gut war. Und ich würde sagen, wir hören jetzt einfach mal in einen Song rein, den du mitgebracht hast, in die Zeit, wo es anscheinend noch gut war. Du hast dich für Green Velvet entschieden. Green Velvet. Welchen Song hast du uns mitgebracht? Ich glaube Destination Unknown. Destination Unknown, ganz genau, Destination Unknown. Und ja, wir hören einfach mal rein. Viel Spaß. Ja, so hörte sich das damals an. Wer kann sich da an diesem wunderschönen Sonntagnachmittag nicht ausgiebig entspannen im Kreise der Familie bei einem Stück Kuchen und bei einer schönen Tasse Kaffee? So war das. Green Velvet. So war das, Green Velvet, ja. Aber, das ist aber dann eher so, ich habe die Szene ja nicht mitgemacht. Ja. Daher kurze Frage, ist das wirklich auch die Musik, die du dir dann privat, wenn du dich zu Hause hingesetzt hast, du kommst von der Schule nach Hause oder von der Arbeit dann schon, vom Studium, woher auch immer, und hast dir dann gedacht, jetzt mal schön entspannen und schön mal die Green Velvet Platte auflegen? Diese Musik haben wir immer gehört. Also wirklich immer. Und nein, Platten hatten wir nicht. Was wir hatten, waren Kassetten. Ja. Stimmt, und es war ja auch die große Plattenflaute. Ja, dann. Und zwar auch die große Zeit der Kassetten. Und ich muss sagen, wie sind wir an diese Musik rangekommen? Also, dass das zum Beispiel Green Velvet ist, das wussten wir damals nicht. Weil Techno, diese ganze Kultur war halt davon geprägt, es gab DJs. Diese DJs waren die Helden, aber nicht die Künstler, die Musik gemacht haben. Ja, es gab so ein paar Live-Acts, die kannte man dann auch mit Namen und sowas, aber die Leute, die Platten produziert haben oder die Leute, die Musik produziert haben, die kannte man nicht, sondern man kannte einfach nur die DJs. Es ist auf jeden Fall wunderbar zu hören und zu spüren, dass wir jetzt in deiner Zeit sind, weil das auch die erste Kultur ist, in der einer von uns beiden sagt, wir haben das so gemacht. Ja, wunderbar. Ja, daran merkt man wunderbar die Zusammengehörigkeit. Ist witzig, oder? Also das ist eigentlich auch gerade ganz schön. Das erklärt auch deine Träne, die dir gerade langsam die Wange runterfließt. Das ist toll, das ist toll. Ja, und wir haben damals wirklich Samstagabend HR3 Club Night. HR3 Club Night, das war die Instanz für uns, also damals, als wir noch so jung waren, dass wir nicht wegfahren konnten, ne, auf die Party, dann haben wir da gesessen mit Opas Kassettenrekorder und die Kassette eingelegt, 90 Minuten, wenn man Glück hatte, hatte man 120 Minuten, weil dann hat man alles drauf. Das waren aber die teuren. Das waren die teuren, häufig hat man nur die 90er, so, und dann hat man aufgenommen, hat sich diese Musik angehört und immer wenn das schönste Stück kam, dann war die Kassette zu Ende. Ich musste rumdrehen ganz schnell, damit ich, ja. Und ich kann dir sagen, diese Kassetten, die haben wir in unseren Autos mit rumgefahren, dann später, als wir dann fahren konnten. Und die hatte jeder dabei, ne? Hast du auch klassisch alte Hörspielkassetten genommen und oben die Lücke zugeklebt, dass du auch die überspielen konntest? Das war immer so der Klassiker. Ich hatte keine Hörspielkassetten. Weil das war so immer, das war so mein Trick. Die hatten ja alle den Kopierschutz des Todes. Klar. Mit dieser Lücke oben, wo man einen Klebestreifen drüber gemacht hat. Und schon konnte man auch auf diese Kassetten aufnehmen. Richtig. Da hat sich jemand richtig Mühe gegeben beim Kopierschutz. Hat aber nicht so gut funktioniert. Es gab immer Lösungen. Aber das war, ja. Also diese Musik haben wir immer gehört. So, Punkt. Punkt. Und das war, hört sich vielleicht jetzt für einen Außenstehenden komisch an, war aber so. Aber interessant, wie du jetzt bei der Techno-Szene erzählst, dass hier immer der DJ und weniger der Künstler im Vordergrund stand, weil ja auch Anfang 90 dann plötzlich in Deutschland auch so langsam der Hip-Hop umging, wo dann auch der DJ oftmals ganz nebensächlich war, sondern da der Künstler absolut im Vordergrund stand und sich verkaufte, weil da der DJ im Hintergrund seine Platten auflegte, aber wirklich in kaum einer Band oder bei kaum einem Solokünstler irgendwo aufgeführt wurde. Du meinst jetzt der Mann an den Turntables, ja, sagt man, glaube ich. Und nee, mit Künstler meinst du jetzt eher den, der den vorne MC gestanden hat und ja, gerappt hat und genau, so und sowas. Ja, genau. Aber das ist halt eine ganz andere Kultur, ne? Also, wobei sie ja vom Sound her gerade vom Anfang doch aus einer recht identischen Szene kommen, weil ja alles auf Elektronik aufgebaut war. Ich glaube, Anfang der 90er im Hip-Hop gab es jetzt nicht so viele Künstler, die wirklich mit Band, wie das heute oftmals der Fall ist, was dann irgendwann später, ich glaube, so Fettes Brot und wie die alle heißen, so die ganz Großen, die treten ja nur noch mit riesen Kombos, mit riesen Bands auf, irgendwo bei den ganzen Festivals und so, seitdem der Hip-Hop salonfähig wurde. Früher war ja eigentlich nur, DJ legt Platte auf, man rappt drüber, es wird irgendwas draufgesampelt, es wird mit einem Drumcomputer noch hier und da was reingebaut. Genau. Und ja. Genau. Aber von daher, ich sag nur mal, sie verwenden die gleichen technologischen Grundlagen, aber machen was komplett anderes ja. draus. Ne? Ich glaube auch, diese Hip-Hop-Generation, die hatte, glaube ich, auch eine Message irgendwie. Also zumindest später dann. Ne? Also ich glaube, gerade der Beginn war eigentlich von, es gab ja diese zwei Lager beim Hip-Hop. Da ging, es gab ja aus dem Heidelberger Sektor diese Advanced Chemistry, die dann eher aus Migranten bestand und wo eher die Botschaft war, von ihrem Leben zu erzählen, welche mit Fremdenhass und Co. Anfang der 90er ja leider sehr verbreitet, die ganze Geschichte mit Rostock-Lichtenhagen und Co. Fremdenhass war gerade salonfähig, kann man glaube ich, muss man so sagen. Traurigerweise. Ja. Und da habe ich auch gleich ein Lied mitgebracht, das würde ich jetzt gleich auch erstmal als kleine Einstimmung in den 90er Jahre Hip-Hop bringen. Und zwar ist das von Advanced Chemistry Fremd im eigenen Land und beschreibt, glaube ich, da den Zustand als Zugezogener nach Deutschland recht gut und die Gefühle, die der Alltag so mit sich bringt. Okay. Wir hören einfach mal rein und viel Spaß. In der vierten Krawallnacht rechnet die Polizei mit weiteren rechtsradikalen Ausschreitungen in Rostock. Die Stadt sei inzwischen ein Sammelplatz für Rechtsradikale. Und direkt zu jedem Menschen stehen. Ethische Werte, die über nationale Grenzen gehen. Ich hab einen grünen Pass mit einem goldenen Adler drauf. Doch bin ich fremd hier. Tja, das war Fremd im eigenen Land von Advanced Chemistry. Man muss sagen, man hört, es waren die ersten Hip-Hop-Produktionen. Vom Instrumentalen her noch nicht ganz dick produziert, weil, glaube ich, auch noch keiner an den Durchbruch geglaubt überhaupt hat. Überhaupt nicht. Aber man muss sagen, von der Message wirklich sowas von auf den Punkt. Ja. Allein, also ich bewegt mich immer noch heute beim Hören, wenn man diese Geschichten so hört. Du bist hier in dem Land geboren und sei es durch Hautfarbe, Religion oder irgendwas, wirst du aber trotzdem nicht als, als Deutscher anerkannt. Genau. Ich muss auch sagen, die einzelnen Sätze, die da immer gefallen sind, ne? Also du könntest das 1:1 in die heutige Zeit übertragen, weil die Aussagen sind irgendwie immer die gleiche. Also das ist wirklich Wahnsinn. Ich hab hier mal ein Beispiel mitgebracht aus der damaligen Zeit, eine Aussage von Helmut Schmidt, der sagte, aus Deutschland ein Einwanderungsland zu machen, ist absurd. Es kann dazu kommen, dass wir überschwemmt werden. Ja, also genau solche Sachen werden heute wieder gesagt. Ich glaube, das sind immer wieder die gleichen Kamellen, die gleichen Schlagstanzen, die ausgepackt werden, um dagegen vorzugehen. Eben der Klassiker, man agiert über Angst. Und sei es über Angst wegen Überfremdung, Angst wegen Arbeitslosigkeit, da kommt irgendwer und nimmt dir was weg. Du hast, Und es kommt eine Überschwemmung, ne? Genau. Also es auch so ein Wort, so, das ist eine Naturgewalt, das ist eigentlich gar nichts, was wir kontrollieren können, sondern es ist eine Welle, die kommt und wirklich, wirklich verrückt. Aber was ich da jetzt ganz spannend finde, wie gesagt, die Hip-Hop-Kultur habe ich ja nicht mitgemacht, aber hier geht es halt wirklich um eine Aussage, um eine vielleicht sogar eine politische Aussage oder eine Sache, die man erlebt hat, die man mitteilen möchte. Und in der Techno-Szene ging es halt gerade um was anderes. Ne? Also da ging es halt um mich, um Spaß, diese Gemeinschaft. Und ich habe da so einen Satz gefunden. Nur etwas mehr als die Hälfte der jungen Leute blickte in jenem Jahrzehnt, also in den 90ern, optimistisch in die Zukunft. Die alles dominierende Angst hieß Arbeitslosigkeit. Es wuchs eine Generation heran, auf die niemand wartete, die niemand brauchte. Ja? Oder an anderer Stelle wird sie dann als Spaßgeneration bezeichnet. Ne? Also das gilt natürlich jetzt nicht für diese Hip-Hop-Geschichte, aber es gilt halt für einen Großteil. Damals der große Umbruch, der Ostblock ist zusammengebrochen und ja, plötzlich, es gab ganz viele Möglichkeiten und gleichzeitig aber auch nichts, ne? So Arbeitslosigkeit und... Ja, finde ich, hört man in den 90er Jahren dann doch auch selbst in den einzelnen Szenen so, entweder du machst was, und grenzt dich irgendwie ab von dieser Spaßgesellschaft, willst irgendwas verändern, mhm. willst auf irgendwas hinweisen durch deine Kultur, ja. oder du sagst eben, wir scheißen auf alles und machen Party. Und ja. dann sind wir wieder ganz schnell bei, wir feiern zu irgendwelchem Eurodance, wir lassen den Schlagermove wieder auferleben. Ja. Oder wir suchen uns neue Götter, wo wir dann auch wieder ganz schnell sind. Die Musik stand teilweise ja gerade in dieser Pop-Szene in den 90ern teilweise mehr im Hintergrund als die Künstler selbst, wenn wir dann an so Sachen denken wie NSYNC, Backstreet Boys, Caught in the Act, ja. wo es eher mehr um das Erscheinungsbild und um den Künstler an sich ging, vielleicht aber auch Richtig. Einfach um den Jugendlichen durch Bravo und Co. eine Welt zu zeigen, die voller Liebe und Harmonie ist und um sich irgendwelche Sachen zu suchen, wo man sich dran festhalten kann. Richtig, aber das ist halt so diese absolute Kommerzschiene gewesen. Ja, also die großen Labels, die halt wirklich auf Vermarktung aus waren, und das hat auch super gut hingehauen. Und auf der anderen Seite dann halt diese kleinen Bewegungen, die sich am Rand abgespielt haben. Also Rave ja nicht am Rand, Rave wirklich als Massenphänomen, aber ja, trotzdem, also wenn man sich die kleinen Bereiche, also das, was damals als der richtige Techno irgendwie bezeichnet wurde, das spielte sich dann halt schon nicht in den großen Medien ab, ne, sondern in den Bunkern und in den, also kann mich noch dran erinnern, Nature One, ein großes Festival in der Eifel, ich glaube in der Eifel, ich bring's gerade durch. Weiß nicht, ich hoffe, ich bringe es nicht durcheinander. Auf jeden Fall, das war eine alte, verlassene Basis. Da haben wir wirklich in Bunkern drinne getanzt, in denen früher Waffen gestanden haben. Ja? Also eigentlich auch ein ganz wunderbares Symbol, wenn man sich das so vorstellt. Ne? Also du gehst durch diese große Stahltür und dann ist da drinne, dann sind da drinne Lichter und ganz viele Menschen, die einfach nur froh sind, ja, dass sie vielleicht auch den Kalten Krieg überlebt haben. Also. Ich glaube aber auch Symbole, die vielleicht aber auch nur bei 50% des Publikums, wenn überhaupt, angekommen sind. Weil ich glaube, es ging da weniger um die Message, wir tanzen auf Waffen oder tanzen auf den Krieg, den wir nicht haben wollen, sondern es ist, glaube ich, doch auch, wie bereits erwähnt, einfach auch eine große Partykultur. Ja, also ich glaube, der Einbruch kam irgendwann, als es einem breiteren Publikum zugänglich wurde. Ne? Also dann ist das auch wieder gekippt. Also da ging es halt, ich habe das halt wirklich miterlebt, wie dann plötzlich das Publikum sich verändert hat, was zu diesen Partys gekommen ist. Ne? Das waren dann irgendwie nicht mehr die Leute, die man vom früher kannte, also jetzt vom äußerlichen Auftreten oder sowas, sondern es waren dann halt Leute, die man vielleicht auch auf der Dorfdisco oder sowas getroffen hätte, ja? Um das jetzt mal so ganz flapsig zu sagen. Ja, es ist eben, du hast die Kommerzialisierung in der Kultur dann quasi live miterleben dürfen. Ja, genau. An der eigenen Haut spüren dürfen. Ja, genau. Es ist eben auch so, dass, glaube ich, auch immer die leichteren, seichteren Themen natürlich auch deutlich einfacher zu vermarkten sind. Weil wir haben jetzt im Hip-Hop zum Beispiel ziemlich zur selben Zeit, hatten wir auf der einen Seite, wie gesagt, diese Heidelberger Hip-Hop-Szene, die sehr politisch war. Auf der anderen Seite kam dann aber, was sich deutlich besser verkauft hat, aus der Stuttgarter Ecke Fanta 4 mit dem ersten großen Super-Hip-Hop-Durchbruchshit Dida. Dida, ja, das habe ich, genau, das habe ich auch noch am Schirm. Fanta 4 auch damals in der Szene, in der hartgesottenen Hip-Hop-Szene ja sehr belächelt, weil vorher wohl kaum irgendwo auf Jams oder irgendwo erlebbar und dann aber mit einmal plötzlich in den Charts. Okay. So, die haben, glaube ich, auch lange damit zu kämpfen und ich glaube auch heute immer noch, wobei ich glaube, heute können sie auch drüber lachen und können auch selber sagen, dass sie Pop-Hip-Hop gemacht haben. Ja. Aber ich glaube, damals kein leichtes Brot für Leute, die dann natürlich vermarktet wurden und mit denen Geld verdient wurde, ja, auch klar. Am Ende. Und ich sag mal, in der Jugend bist du ja auch ganz stark darauf ausgerichtet, ne, dich abzugrenzen, so deine Individualität zu finden, dich selbst zu finden, dich selbst zu erleben. Und da bist du natürlich extrem sensibel für Leute, die reinpassen, in Anführungsstrichen, und Leute, die halt nicht reinpassen, ne, und Musik, die man hören darf und Musik, die man nicht hören darf. Ja, da kommst du dann ganz schnell in diese Hip-Hop-Szene aus Hamburg, wo ich dann sagen muss, das ist dann so dieses Zwischenstück, das ist dann so absolute Beginner, Dendemann, Deichkind, die teilweise sehr seichte Themen behandeln, teilweise Nonsens-Themen, aber auf der anderen Seite auch mit so viel Ironie arbeiten und so viel Politik wiederum verpacken, dass es halt nicht so aggressiv auf die 12 gibt, sondern du musst schon zuhören und der eine versteht's und der andere nicht. So. Okay. Also das ist dann, glaube ich, das war immer so im deutschen Hip-Hop dann meistens so mein Fall. So dieses schön Verpackte und dieses schön Umschriebene. Also schon ein bisschen mit Geist dabei. Und ja, wobei ich würde jetzt auch, es war ja auch wie in dem Hit, den wir gerade, oder in dem Lied, den wir gerade gehört haben, ja auch viel Geist dabei. Hm. Also das ist, kann man, glaube ich, nicht absprechen so, aber es ist halt, ich glaube, ich hätte so Themen auch nicht verarbeiten können, weil ich ganz einfach auch nicht sowas am eigenen Körper miterlebt habe oder mit selber spüren schwierig. Musste. Also dann so. Auch authentisch zu wirken. Aber wo du gerade in Hamburg angekommen bist, in Hamburg ist ja dann in den 90ern auch noch was entstanden, was ich für ziemlich wichtig hielt. Also ich sag mal, die USA hatten so ihren Crunch in den 90ern, ja, und ja, Kurt Cobain ist gestorben und sowas und ja, ganz viele, aber in Deutschland entwickelte sich dann auch so eine Gitarrenmusikkultur, du meinst, sag das, ich mal. Das, was bis heute so als Gegenstück, als deutsches Gegenstück gehalten ja, wird. Ja, keine Ahnung, kann man, wird das so gehalten? Ich es weiß wird es so nicht. Gehalten, aber so eine, also so Vorzeigesöhne der Hamburger Schule wie Tokotronic, die ja dann oft verglichen wurden als die deutschen Nirvana, ja, wehren sich da ja schon sehr dagegen. Ja, ich glaube, das. Ich glaube, diese Anti-Haltung gegenüber der Gesellschaft oder gegenüber der musikalischen Szene, die zu der Zeit war, ist schon ähnlich, weil du sprengst eben gerade, du stellst dich halt abseits von diesem ganzen Popgetümmel und diesem ganzen Ausverkauf. Das ist, glaube ich, identisch bei beiden, aber ich glaube, der Grundgedanke, also so, oder dieses, gerade vom Lyrischen her, ist es schon, glaube ich, ein großer Unterschied, ja. Wo wir gerade bei der Hamburger Schule sind, wollen wir vielleicht mal reinhören? Um reinzukommen erstmal, ja, du hast uns Tomte mitgebracht. Ja, Tomte ist ja schon etwas später, ne? Also später in den 90ern, später in der Hamburger Schule, aber ich finde, ja, dieses Lied von Tomte ist für mich so Hamburger Schule, Pantera heißt es. Und ja, dann hören wir erstmal rein, wir uns weiter über die Hamburger Schule unterhalten. Viel Spaß. Ja. Die großartigen Tomte mit dem wunderbar, unfassbar und für mich eigentlich nie erreichten T.S. Ullmann, mit dem jungen T.S. Ullmann, der hier stimmlich absolut auf dem Höhepunkt ist, wie man hört. Das ist für mich, ich weiß nicht, ich kenne mich mit der Hamburger Schule nicht aus, ne? Weil ich habe mich da nie mit beschäftigt, ich habe sie einfach immer nur gerne gehört, weil ich das vom Gefühl her so toll fand. Für mich macht es das genau die Hamburger Schule aus. Junge Leute, die ihre Instrumente nicht beherrschen, die nicht gut singen können, aber die eine Message haben oder die irgendwie irgendwas weitergeben wollen. Ja, es ist, glaube ich, und die Message ist aber in Lyrik verpackt. Also es ist nicht so, für mich ist Hamburger Schule, die Songtitel müssen ungefähr aus 8 Wörtern mindestens bestehen. Und es ist irgendwie ein anderer Umgang und ein Spiel mit der deutschen Sprache. Ja. So. Ganz viele Schächtelchen, in denen Dinge eingepackt sind und man kann sich stundenlang mit dieser Musik beschäftigen, mit den Texten beschäftigen. Man weiß nicht, ob man es verstanden hat danach, aber es regt zum Denken an und das hat mich immer mitgenommen. Es hat auch. Ich glaube, die Hamburger Schule ist auch so mit eines der wichtigsten Dinge so in der deutschen Musikgeschichte. Jetzt so ab 90, also so 90er, 2000 hat die Hamburger Schule halt Wege geöffnet für deutschsprachige Musik wieder im Radio und Co. Wir haben ja dann die Anfänge mit Tokotronic, Blumenfeld, Bernd Begemann, die Goldenen Zitronen. Die Sterne. Die Sterne. So, und dann haben wir daraus entwickelnd ja dann diesen Hamburger Schule Indie-Rock, so mit Ketka, Tomte, die ja dann das großartige Grand Hotel Van Cleef Label gegründet haben in Hamburg, um da wieder weitere Nischenmusiker ein bisschen rausholen zu können, die sonst, glaube ich, bei großen Labels eher nicht angenommen werden oder zu wenig vermarktet und zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Und ich glaube, daraus ist dann auch irgendwann so in diesen Anfang Mitte 2000er ja dann diese große Welle dann nochmal losgegangen, wo dann wieder dieser kolossale Ausverkauf losging mit Juli und den am Anfang guten Sportfreunde Stiller, die dann aber in meinen Augen dann auch mit dieser ganzen Kommerzwelle dann leider auch untergegangen sind. Aber waren die Sportfreunde Hamburger Schule? Hamburger Nein, Schule nicht, oder? Dafür viel zu spät. Bei Hamburger Schule, ich weiß es nicht, wie siehst du das? Für mich ist Hamburger Schule auch nie so groß geworden, dass man daraus einen großen Kommerz hätte machen können, oder? Es war für mich immer ein bisschen Underground, immer ein bisschen Ich finde, es ist einfach wieder Musik gewesen, die dir gezeigt hat, du hast eine Gitarre, du hast ein Schlagzeug, du hast einen Bass und vielleicht einen Kassettenrekorder, mach was draus. Und das kann jeder ohne große Produktion stemmen zu müssen oder irgendwas zu machen, so. Und da muss ich halt sagen, es gibt Macht doch, was ihr wollt, war, glaube ich, die erste Sportfreunde Stiller EP, die irgendwie 99, 2000 sowas rausgekommen ist. Da finde ich, da ist das auch alles noch so schön ungeschliffen und so schön roh und da hört sich der Frontmann auch noch so ein bisschen so an, wie das erinnert dann schon ein bisschen an diesen Tokotronic-Stil, so Anfang 90. Tokotronic war übrigens dann sogar mal auf Tour mit der kleinen Band Stiller, die sich dann in Sportfreunde Stiller umbringen musste. Also sie waren auch sogar mal Vorband und so. Okay. Und ja, irgendwie hat das, es greift so alles ineinander, bis dann wieder irgendwann auch da die Kommerzialisierung stattgefunden hat. So, aber es gibt ja zum Glück auch von den Urgesteinen der Hamburger Schule heute immer noch neue Platten, so wie zum Beispiel Tokotronic hat ja jetzt da gerade ihr neues Album. Unendlichkeit. Die Unendlichkeit. Reinhören. Und Tipp. Ich muss sagen, ich höre sie gerade im Moment hoch und runter. Ja. Und ich muss sagen, das ist wieder mal ein wunderbares Tokotronic-Album. Es sind auch Lieder dabei, die mich wirklich die mir das Gefühl geben, ich bin jetzt wieder ganz am Anfang bei Tokotronic angekommen, ja, also Ich glaube, genau das war auch der Plan der Band. Die sich nicht so perfekt anhören, die mich wirklich so an die ersten Platten erinnern und ja, die Hamburger Schule war für mich dann auch so eine Musik, die mich vom Techno weggebracht hat, ja, also als ich habe damals ein Mädchen kennengelernt, Anna. Also wie so oft der Fall. Auf dem Schulhof und sie hörte Tokotronic und die Sterne und ja, damit bin ich dann irgendwie in diese Hamburger Schule-Szene reingerutscht. Hab dann auch einen ziemlich radikalen Bruch gemacht. Hab gar keine elektronische Musik mehr gehört. Weil es dir vielleicht dann doch auch ein bisschen mehr um Botschaft und Co. und ich denke, Message ging. Ich denke ja, denn das hat mir dann bei dem Techno wahrscheinlich schon gefehlt und bei der Hamburger Schule konnte ich das bekommen, ne? Also nachdenken können und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe ganz viele Sätze zum Beispiel so in meinem Leben aus den Alben von Tokotronic, die irgendwie in ganz viele Situationen reinpassen. Ja, ne? Definitiv. Und ja, also drüben auf dem Hügel. Samstag ist Selbstmord. Ja, zum Beispiel. Auch, oder, ja gut, der Klassiker zu unserer Sendung ist ja eigentlich, ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein. Auf jeden Fall. Also das sind halt irgendwie schon Sachen gewesen und die haben dir was mitgegeben. Aber auch da fand die Hamburger Schule eben ihr jähes Ende wieder im Ausverkauf und ich habe neulich ein Interview mit Frank Spillner, dem Frontmann von Die Sterne gesehen, der sich verschiedene Lieder angehört hat und dazu einfach sein Statement abgeben sollte. Und er hat, ich glaube, dann tatsächlich irgendein Lied vom neuen Sportfreunde Stiller Album auf die Ohren bekommen und hat dann gesagt, für ihn ist die Hamburger Schule kolossal vor den Baum gefahren, als Sportfreunde Stiller plötzlich in den Charts aufgetaucht sind. So, das war für ihn der Moment, wo alles vorbei war. Das ging halt nicht, ne? Also diese Jungs, also diese Hamburger Schule, die durften nicht in die Charts kommen. Das war, keine Ahnung, da gehören sie einfach nicht hin. Ja, aber so wie du sagst, ganz klassisch mit diesen Zitaten bzw. Liedern, war für mich ja immer Korn und Spreit. Ich bin bereit, gib mir Korn und Spreit von Tomte. Ja. Und es hat lange gedauert, bis ich da das Gegenstück zugefunden habe, woher das eigentlich kommt, weil der Ursprung ist ja von Oasis geklaut. Feel me supersonic, give me gin and tonic. Ah. Und da sind wir nämlich bei der Indie-Bewegung, die auch außerhalb von Deutschland stattgefunden hat. Und zwar der Britpop ist plötzlich da. Ja. Wir bewegen uns da auch Anfang 90, wo der große Frank Weller, Paul Weller, oh, jetzt kommen wir ins Rudern. Oh, keine Ahnung. Jetzt kommen wir hart ins Rudern. Ich glaube, jetzt dafür werde ich gesteinigt. Paul Weller ist natürlich gemeint. Paul Weller. Der seine zwei Alben rausbringt und damit plötzlich Anfang 90 für das neue Britpop-Gefüge beziehungsweise dieses neue Mod-Beat der 60er wird modernisiert und taucht in den 90ern wieder auf. So, und dann gab es ja diesen großen Streit zwischen den beiden bekannten Britpop-Bands Oasis und Blur, der das ewige Duell. Dieser Streit ging ja sogar so weit, dass beide am selben Tag eine Single rausgebracht haben, um zu gucken, wer mehr verkauft. Und wer hat gewonnen? Hast du es am Schirm? Ja, in dem Bereich hat Blur gewonnen, tatsächlich, okay, weil sich die Single etwas mehr verkauft hat, aber am Ende den großen Streit zwischen beiden hat Oasis für sich entschieden, weil sie extrem deutlich größere Verkaufszahlen der Alben produziert haben. Ah. Und das auch über einen längeren Zeitraum. Blur haben sich ja dann auch, ich glaube, 2014, 13 wieder zusammengefunden, was ja bei Oasis leider bis heute immer noch nicht so ganz der Fall war oder ist. Also ich warte immer noch sehnsüchtig drauf, dass ich mein Ticket Richtung London buchen kann. Aber ich glaube, die Gallagher-Brüder, ich weiß nicht, ob der Tag nochmal kommen wird, an dem man beide auf einer Bühne erleben darf. Ja. Schön zu unserer Sendung finde ich übrigens das Zitat von Noel Gallagher, dem Gitarristen und eigentlich Kopf von Oasis, der gesagt hat, die Jugendkultur, die mit Elvis begonnen hat, hat mit Oasis geendet. Und ich glaube, das ist auch so, also man merkt wirklich die Höhenflüge, den Narzissmus in seinem Ganzen darf man in dem Ausspruch erleben. Und wir wollen euch natürlich Oasis auch nicht vorenthalten. Für mich einer der größten Songs, der geschrieben wurde jemals, Champagne Supernova, vom großartigen Noel Gallagher geschrieben und von Liam Gallagher eingesungen. Viel Spaß. Ja, wir hören hier im Hintergrund noch die großartigen Oasis mit Champagne Supernova. Für mich leider auch erst eine Band, die ich viel zu spät entdeckt habe und daher leider für Live-Auftritte jeglicher Art zu spät gekommen bin. Ja, leider. Und, schöne Musik. Man muss sagen, um es noch abzuschließen, unser Gespräch von eben, bevor ich morgen mit der Vespa überfahren werde, Paul Weller ist natürlich früher Kopf bei The Jam gewesen und eigentlich der Urmod, der dann eben in den 90ern sein Comeback gefeiert hat, mit seiner Mischung aus diesem 60er-Jahre-Beat-Revival und dem, was dann später zu Britpop werden sollte. Er ist der Godfather auf Britpop. Und der, also eigentlich Godfather auf Mod und Britpop. Das musst du auch erst mal schaffen. Das hat eigentlich nur einer geschafft, dem wir heute auch gar kein Tribut gezollt haben, nämlich Dave Grohl, der ja sowohl in der großartigsten Band, eigentlich Rock'n'Roll-Band aus den USA, Nirvana, teilhaben durfte als Schlagzeuger und dann zu der Alternative-Rock-Ikone der 2000er geworden ist mit Foo Fighters als Sänger und Gitarrist. Ja. Aber die Crunch-Bewegung haben wir heute leider tatsächlich hier bei Radio Frei und an ihrem Podcast-Endgerät leider nicht mehr geschafft. Es ist leider traurig. Nicht mehr geschafft, ja. Da sind wir wieder beim Thema. Ich glaube, wir müssen die Sache ausweiten. Wir müssen einfach mal schauen. Also, obwohl wir ja jetzt ein Problem haben, weil wir sind am Ende unserer Sendung und wir sind am Ende unserer Reihe angekommen. Wir haben uns durch die Jahrzehnte durchgearbeitet. Seit den 50er Jahren bis in die 90er gearbeitet. Wir machen an der Stelle jetzt einen Schnitt, werden uns beim nächsten Mal mit einem neuen Thema hier bei Radio Frei wieder hören. Wir wissen, glaube ich, noch gar nicht so richtig, wohin es gehen soll. Das wird auf jeden Fall mit Musik zu tun haben. Es wird wieder mit Musik und einem Thema zu tun haben. Aber wir danken auf jeden Fall Radio Frei für den Sendeplatz, den wir nach wie vor haben dürfen. Ihnen am Endgerät, dass Sie uns so fleißig zuhören. Auch allen Leuten, die sich an den ganzen Jahrzehnten irgendwie mit uns an Bands und an Genre und vielleicht an schöne Sachen erinnert haben, die sie da erlebt haben. Und Neues gefunden haben. Richtig. Und uns wird es definitiv noch die nächsten Sendungen etwas geben. Ja. Also wir sind jetzt heute bei Sendung 14 angelangt und ich glaube, die 100 wollen wir machen, dass wir dann auch zum Abschluss nochmal ein Best-of machen können. Das hoffe ich doch. Und jetzt würde ich sagen, verabschieden wir uns mit einem Lied von Reinhard Grebe. Ich glaube, er spielt sogar mit der Kapelle der Versöhnung zusammen. Die 90er Jahre sind vorbei. Ich finde, es passt so schön zu unserem Thema und es passt auch so schön für das Ende dieser Sendung. Ja. Bleibt uns gewogen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ja, wir freuen uns. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Und immer dran denken, das, was mit Elvis angefangen hat, hat mit Reinhard Grebe geendet. Viel Spaß. Und der Rock, da ist er wieder. Der rockt wieder.